Gott, aber ist aus Alabaster. Der Schatten des Meisters. Zweiteiliges Kriminalhörspiel nach dem Roman Der rote Domino von Marc Buhl. Hörspielbearbeitung Christoph Prochnow. Teil 1. So, das reichen für heute. Jetzt werden geschlafen. Ich kann doch nicht aufhören. Noch 5 Minuten, bitte. 3. Dann Licht aus. Also die Straße. Die Straße trägt Lenz ohne Widerstand. Im Mai 1792 wankt der Dichter durch das nächtliche Moskau. Über die strähnigen Haare hat er den Korsenhut tief in die Stirn gezogen. Den hatte Goethe ihm nachgeschickt, damals in Weimar. Goethe, der Freund, der Geliebte, der Schreckliche. Lenz achtet nicht darauf, wohin ihn sein ruheloser Schritt in dieser Nacht führen will. Warum auch? Die Fäden spannen sich seine Lebenswege seit Jahren schon. Von den glücklichen Augenblicken auf dem Straßburger Münster bis in das Schloss der Charlotte. Von der lauschigen Bank unter der Linde in Sesenheim bis zu dem eisernen Bett im Elsass, an das sie ihn ketteten. Ein Netz, dem er nie entkommen konnte, wo immer er gewesen war. Er war die Fliege. Aber wo saß die Spinne? Eine unsinnige Frage, denn es gibt keinen Zweifel. Fett, mächtig und wichtig hockt sie in Weimar und saugt alle aus, die ihr zu nahe kommen. Lenz landet auf einer steinernen Bank am Ufer der Jausa. Er träumt von der Gottheit, die er auf Knien anbetet, um ein Zeichen der Zuneigung. Der Gott aber ist aus Alabaster und glatt und kalt und ohne Blick. Am Morgen... Deine Zeit um, Mädel! Ich muss nur noch den letzten Satz schreiben, ja? Am Morgen findet ein Land... Ich sage, wartet! Ein Landstreicher seinen Leichnam steif gefroren und ausgeraubt. Genug fertig. Heute. Ja. Einen Tag, nachdem in der Nähe von Weimar in einem kleinen verschlossenen Raum eine junge Frau begann, eine Geschichte aufzuschreiben, die sich vor mehr als 200 Jahren in diesem Städtchen zugetragen hatte, saß, knapp 500 Kilometer Luftlinie entfernt, in Freiburg im Breisgau, ein junger Mann im lichtdurchfluteten Arbeitszimmer seines Schreibbüros und lauschte der Stimme seines Chefs aus dem Nebenraum. Bedauere, einen derartigen Auftrag können wir nicht übernehmen. Bei allem Verständnis für Ihre Situation, Frau Böhler. Am besten, Sie wenden sich an die Polizei. Oder ein Privatdetektiv. Drechsler hörte nicht die Antwort des älteren Ehepaares, das vor einer Viertelstunde an ihm vorbei in das Büro seines Chefs geschlichen war. Er vertiefte sich wieder in die Magisterarbeit, die er gerade lektorierte. Sie machte ihm wenig Spaß, wie die meisten der Promotionen, an denen er abwechselnd feilte. Er schrieb sie für andere und rächte sich so an den Professoren der Universität, indem er ihnen Texte unterschob wie Bastarde. Auch Drechsler hatte einmal promoviert, aber als er dann seinen Doktorvater verklagte, weil der ihm Forschungsergebnisse geklaut hatte, war es vorbei gewesen mit seiner Unikarriere. Nur deswegen saß er hier und spielte Doktorspielchen. Drechsler sah zu, wie sein Chef das Ehepaar zum Ausgang geleitete und verabschiedete. Also, wie gesagt, Frau Böhler, Sie hören von mir. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Stahl. Dann wandte sich Stahl seiner Wenigkeit zu. Hast du mitbekommen, was Sie von uns wollen? Nein. Was denn? Ihre Tochter. Ist sie Kunde bei uns? Nee, sie ist verschwunden. Angeblich bei Recherchen für ihre Dissertation. Vermutlich ist sie mit ihrem Tutor durchgebrannt. Sie schreibt über Gedichte von Goethe und Lenz. Vor einigen Wochen sichtete sie einige Archive in Russland und tickte dabei anscheinend aus. Jedenfalls rief sie von dort aus zu Hause an, völlig verstört. Ein paar Tage später meldete sie sich aus Weimar. Alles werde gut. Seither ist sie verschwunden. Spurlos. Und? Ich soll sie suchen. Warum gerade du? Ihre Tochter hat unser Büro erwähnt. Bettina, so heißt sie, wollte ihre Doktorarbeit wissenschaftlich von einer Stelle überprüfen lassen, die mit der Universität nichts zu tun hat. Ihre Arbeit hätte da Besonderheiten. Jetzt denken ihre Eltern, dass ihr Verschwinden mit ihrer Arbeit zusammenhängt. Also wollen sie einen Wissenschaftler und keinen Privatdetektiv. Die Polizei hat sie jedenfalls bisher nicht gefunden. Glaubst du denn, was die Eltern sagen? Verschwindet jemand wegen einer Doktorarbeit? In Germanistik? Sie meinen, es gäbe im Leben ihrer Tochter nichts mehr außer dieser Doktorarbeit. Angeblich sei da Dynamit drin gewesen, was immer diese Bettina damit meinte. Ich glaube, die halten ihre Tochter für etwas verrückt, auch wenn sie das nicht sagen. Und du hast zugesagt? Ja, sonst würden die morgen noch hier sitzen. Hättest die Mutter sehen sollen. Völlig außer sich. Außerdem zahlt sie nicht schlecht. Okay, Chef. Dann viel Glück, edler Ritter. Wir werden sie suchen. Was heißt wir? Das heißt du und ich. Ein edler Ritter braucht einen knappen Lesmaß Cervantes, um dich vorzubereiten. Haben wir überhaupt Zeit dafür? Keine Ahnung. Frag mal das Vorzimmer. Sabine! Sabinchen! Wo brennt's denn? Wir wollen auf Expedition. Und der Chef will wissen, ob wir Zeit dafür haben. Für lange? Ein paar Tage werden schon werden. So lange könnte ich die aktuellen Sachen noch schieben. Wohin soll es denn gehen? Wissen wir noch nicht so genau. Dann wird er ausgestoßen, vernichtet und sein Name getilgt. Ja. Lenz, dieser verdammte Kerl. Goethe ist empört. Diese Impertinenz, diese Schamlosigkeit, ihm eine Einladung nach Weimar abzupressen. Dazu noch eine schriftliche Aufforderung des Herzogs, die dieser gerne aufsetzen ließ. Sammelt er doch Dichter um sich wie andere Fürsten und Mätressen und ließ sich von Goethe nicht lange bitten. Was sollte Goethe auch tun? Angesichts von Lenzens Erpressungen, angesichts der Briefe, die dieser zu veröffentlichen droht, angesichts der Worte, die Goethe vor Jahren schrieb. Leichtsinnig und unbedacht, das muss er zugeben. Aber Goethe wird die Briefe zurückbekommen. Da ist er sich sicher. Und dann geht es Lenz an den Kragen. Dann wird er ausgestoßen, vernichtet und sein Name getilgt. Morgen, Chef. Oh. Wieder die ganze Nacht am Computer, vergnügt. Oh. Morgen. Oh, wieder die Bandscheibe? Ja. Ich muss zur Massage. Und währenddessen kannst du schon mal alles über das Verhältnis von Lenz und Goethe rausgraben. Finde mal raus, was etwas hergibt für eine Doktorarbeit und was dann so brisant ist, dass unsere Bettina darüber verschwindet. Ich gehe dann zu den Eltern und lass mir ihre Unterlagen zeigen. Goethe ist entschlossen. Lenz muss derart beschäftigt werden, dass er vorher nicht zu plaudern beginnt. Goethe wird ihn einlullen in höfische Betriebsamkeiten, ihn Gedichtlein schreiben lassen und Stücke lesen, Hände küssen und Bilder malen. Und er wird warten auf den günstigen Moment. Und wenn das nicht hilft, soll Lenz zum Affen werden, zum Gespött der Leute, zum Narren am Hofe des Herzogs. Verlacht ihn der Hof, schenkt ihm niemand mehr Glauben, sagt auch einmal die Wahrheit über eine Zeit, die längst vergangen ist. Dieser Tage soll Lenz kommen. Mag er ruhig eine Weile alleine verbringen. Er soll sehen, was er ist. Ein Nichts aus dem Staube gekrochen. Solange Goethe ihm nicht die Türen öffnet. Kommen Sie doch herein. Danke. Das ist Bettinas Zimmer. Ihr Schreibtisch und dort steht ihr Computer. Die Stimme der Mutter zitterte ein wenig, als sie Stahl in die Dachstube ihrer Tochter bat. Wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert, aber das schaffen Sie vielleicht. Ich lasse jetzt allein. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie einfach. Ja, danke. Frau Böhler schloss die Tür zwischen sich und ihrem Besucher etwas zu hastig, als fühlte sie sich nicht wohl im Reich ihrer Tochter. Stahl setzte sich und ließ den Raum auf sich wirken. So, jetzt erstmal essen. Ich habe keinen Hunger. Mensch muss essen. Hier, Buchweizengrütze, selber gekocht. Ja, später, aber ich muss jetzt diese Szene erst zu Ende schreiben. Was für Szene? Ach, wie Lenz nach Weimar kommt. Wer ist Lenz? Na, ein junger deutscher Dichter. Der lebte vor 200 Jahren. Ah, ein Dichter. Verstehe. Ist ein Zeitgenosse von Goethe. Goethe, ich kenne ihn. Faust, Mephisto. Ach, Sie haben den Faust gelesen? Nenoschke, aber ich wissen, wer Goethe gewesen. Ja, das habe ich auch gedacht. Bis vor 8 Wochen. Na, wenn Mädel nicht Hunger haben, ich essen. Wir Russen immer Hunger. Ja, bedienen Sie sich nur. Gut. Und du werden mir vorlesen dabei. Was soll ich Ihnen denn vorlesen? Du hast gerade geschrieben. Aber das wird Sie gar nicht interessieren. Geschichten interessieren Russen immer. Das, eine richtige Geschichte, oder? Ja, es soll jedenfalls eine werden. Na, dann lesen. Befehl. Also gut. Goethe weilt also in Leipzig, als Lenz, dieser andere Dichter, ja, am Abend des 2. April 1776 in Weimar ankommt. Ja. Erst 2 Tage später kehrt Goethe nach Weimar zurück und besucht Lenz, den alten Freund, den Erpresser, in seiner Kammer im billigsten Gasthof der Stadt. Die Begrüßung ist kurz, aber innig. Sie fallen sich in die Arme. Lenz schließt die Augen und gedenkt der Umarmungen früherer Tage. Goethe bleibt in der Gegenwart. Er sieht das dreckige Bett und den kotigen Koffer mit dem erbärmlichen Inhalt. Er weiß, was er zu tun hat, damit der ihm nicht schadet. Lenz wird keine ruhige Minute haben. Den wird er beschäftigen von morgens bis nachts. Das einzig Lebendige in Bettinas Zimmer, das Stahl erlaubte, sich ein Bild von seiner Bewohnerin zu machen, war ein riesiges Bücherregal. In diesem Regal hatte er Bettinas Leben vor sich. Ein Leben, das sich, wenn er die Menge der Bücher ansah, hauptsächlich zwischen Buchdeckeln abgespielt haben musste. Lenz erzählt von seiner Reise, den Freunden und Bekannten, die er unterwegs besucht hat. Müller in Mannheim, Merck in Darmstadt, Gotter in Gotha, Goethes Mutter in Frankfurt. Goethe soll sehen, dass er kein einsamer Wanderer ist, der in Weimar Einlass begehrt, sondern einer, den man schätzt in der Welt der Literatur. Ein junges Genie, geehrt und geachtet. Wenn auch nicht so wie Goethe, das weiß er selber, aber immerhin, er ist kein Niemand. Goethes Gedanken gehen andere Wege. Am liebsten würde er Lenz gleich wieder los sein, aber erst will er die Briefe. Und der Freund sieht ihn so arglos an. Das muss er ausnutzen. Lenz liebt ihn noch immer. Als Stahl Bettinas Bücherregal durchstöbert hatte, gewann sein Bild von Bettina erste Konturen. Die Frau, die er suchen sollte, musste sehr intelligent sein. Gleichzeitig kam sie mit dem realen Leben kaum zurecht. Das schloss Stahl aus dem, was hier an Büchern fehlte. Offenbar zog sie die erfundene Welt der Realen vor. Außerdem gab es in diesem Zimmer zu wenig, was auf eine eigene Entfaltung der Persönlichkeit außerhalb der Literatur hindeutete. Keine Bilder, kaum Musik, nirgends Postkarten von Freunden oder Freundinnen, keine Briefe. Die nächsten Tage hetzt Goethe seinen Freund Lenz durch Weimar. Sie besuchen Charlotte von Stein. Wen? Charlotte von Stein, eine Hofdame der Herzogin. Lenz ist gerührt, ihr zartes Gesicht. Die Augen, in denen immer wieder für Momente alles Leben erlischt. 4 Kinder tot und ihr Mann ein Pferdenarr. Dann zum Herzog, ein junger Bursch, gerade 18 geworden. Er lässt sich duzen von seinen Dichtern, flucht und seufzt. Sie hetzen ihre Gäule über die Felder, springen nackt ins eiskalte Wasser, zocken die Nächte durch. Weiter! Auch Stahls erste Inventur von Bettinas Schreibtisch zeigte sie in erster Linie als Leserin und weniger als Mensch. Alles, was er fand, beschäftigte sich mit dem Thema ihrer Arbeit. Die setzte sich wohl eher mit dem Leben von Lenz und Goethe auseinander, weniger mit deren Werken. Stahl fand Friedenthals Goethe-Biografie, gespickt mit Zetteln. Daneben Band 1 von Eislers psychoanalytischer Goethe-Studie und eine Goethe-Biografie von einem Karl Hugo Prüss, von der Stahl noch nie gehört hatte. Die Liebkosungen des Tigers. Was ist? Weiterlesen. In Weimar sind die Rollen vergeben. Goethe, der heimliche Strippenzieher, hält alle Fäden in der Hand. Der junge Herzog, der lärmende Redelsführer. Wieland, der Mahner, weise und alt. Herder, der Philosoph, tiefgründig und trocken. Klinger, der Gast, den niemand recht will. Lenz nimmt die Rolle, die übrig bleibt, die des Narren. Dafür muss er allerdings auch bezahlen. Einmal zerbröselt der Herzog Geldscheine und schiebt sie Lenz in den Mund. Der muss sie schlucken. Verliert er beim Kartenspiel, setzen sie ihm die Eselsmütze auf den Kopf, lassen ihn auf allen Vieren kriechen und IA schreien. Seine Stücke lässt man sich vorlesen und verlacht sie dann. Am lautesten lacht Lenz. Über Lenz gab es auf Bettinas Schreibtisch eine Lebensbeschreibung von Sigrid Damm und die drei Bände seiner Werke und Briefe, die sie herausgegeben hatte. Darunter fand Stahl einen Faksimiledruck von Lenzens Vorlesungen für empfindsame Seelen. Die würden auch ihn interessieren. Noch hat Goethe nicht, wonach er sucht, aber er tut alles dafür. Doch zuerst muss Lenz weg, raus vor die Tore der Stadt. Bisher wohnt Goethe noch hinter der Wache beim Hofkassierer König. Zweimal hat Lenz dort eine degutante Szene aufgeführt. Degutant? Was? Ja. Was ist degutant? Was? Das heißt so viel wie peinlich? Peinlich oder ekelhaft. Ah, weiter. Ja, Lenz stammelte von ihren Treffen in den Auen bei Straßburg, schluchzte und schrie und ließ sich kaum beruhigen. Der Hofkassierer hatte Goethe am nächsten Tag seltsam angeschaut. So ging es nicht weiter. Das Haus mit Garten in den Ilmwiesen wäre besser. Dort kann er den Verstörten brüllen lassen, ohne die langen Ohren des Hofes zu fürchten. Goethe zieht um. Schließlich klappte Stahl Bettinas Notebook auf und fuhr den Computer hoch. Als er aufgefordert wurde, das Passwort einzugeben, klopfte es leise an die Zimmertür. Ja, bitte? Haben Sie was gefunden? Vielleicht. Kennen Sie das Passwort Ihrer Tochter? Keine Ahnung. Dann würde ich den Computer gerne mitnehmen. Ist das in Ordnung? Machen Sie, was Sie für nötig halten. Haben Sie übrigens ein Foto von Ihrer Tochter? Na zdarowe, Mädchen. Am nächsten Abend, bevor Bettina wieder für die Nacht eingeschlossen wurde, ließ sich der alte Russe mit einem Glas Rotwein auf ihrer Pritsche nieder. Was du heute geschrieben? Leider nicht viel. Egal. Trotzdem vorlesen. Wenn Sie möchten. Am 23. April fasst Goethe seinen Plan. Er wird die Briefe bekommen und einen Grund, Lenz aus Weimar zu verstoßen. Ein Hofball en masque ist geplant für den 25. Goethe lädt Lenz ein. Sie beratschlagen verschiedene Kostüme. Ein blauer Harlekin wäre ja hübsch, aber andererseits ein roter Domino sei noch schöner. Der würde Lenz stehen, meint Goethe. Und alle Frauen würden Augen machen. Sie verabreden sich vor dem Ballsaal abends Schlag 9. Doch Goethe denkt gar nicht daran, auf dem Ball zu erscheinen. Nur Lenz wird dort sein und sich blamieren. In Straßburg waren die Bälle für alle Stände offen. Nicht so in Weimar. Hier tanzt nur der Adel. Und allein der darf die roten Kostüme tragen. Das weiß Lenz nicht, der arme Tropf. Das wird ein Eklat geben. Grund genug, ihn der Stadt zu verweisen. Vorausgesetzt, Goethe findet die Briefe. An diesem Abend trafen sich Stahl und Drechsler in ihrer Stammkneipe zum üblichen Bier. Drechsler hatte einen Lenz-Experten aufgetrieben und floss vor Fachwissen über. Also, wo soll ich anfangen? Frag mich was. Erzähl mir was. Goethe war das Schwein und Lenz die arme Sau. Mhm. Und jetzt mal langsam und etwas differenzierter bitte und von Anfang an. Wie du willst. Beginnen wir beim Urschleim. Machst du mir auch ein Bier, Willi? Geht klar. Also, Lenz wurde 1751 geboren und war nur 2 Jahre jünger als Goethe. Mhm. Er kam aus Livland. Livland? Baltikum würden wir heute sagen. Sein Vater war Pfarrer und liebte den Sohn aus der Heimat hinaus. Der will kein Pfarrer werden. Studiert bei Kant in Königsberg. Wage dich, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Mhm. Lenz wagt es und springt in die Freiheit. Hart schlägt er auf. Kein Geld, kein Essen. Zwei Adlige mieten ihn als Reisebegleitung. Er wäscht ihre Schmutzwäsche, macht Konversationen bei den Gesellschaften und gute Miene zum seltsamen Spiel. Okay, und was ist jetzt mit Goethe? Mit ihnen kommt er nach Straßburg. Dort trifft er Goethe. Mhm. Der wurde vom Vater geschickt, damit er sein Studium beende. Die jungen Leute begehren auf. Gegen die Regeln der Gesellschaft, der Literatur, der Kunst, der Sprache, der Väter. Sturm und Drang. Hm? Der Rock'n'Roll des 18. Jahrhunderts. Sie tragen ihre Haare lang, die Hemden offen bis zum Bauchnabel. Sie sind so jung. Und sie schreiben, schreiben, schreiben. Ihre Gitarre ist der Federkill. Ja. Lenz und Goethe. Goethe und Lenz. Wer kann sie unterscheiden? Goethe schreibt den Götz. Lenz seinen Hofmeister. Alle denken, es sei ein weiteres Stück von Goethe. Da fängt es an. Da fängt was an? Die Freunde stehen immer enger. Kaum sieht man noch den, der im Schatten steht. Lenz übersetzt den Plautus. Im Katalog steht von Lenz und Goethe. Unsere Ehe nennt Lenz ihre Beziehung. Als Goethe geht, dichtet Lenz ihm hinterher. Ja, weint Goethe ihm denn nach? Tja. An dir? Danke, Willi. Natürlich gibt's auch eine Frau. Pfarrerstochter Friederike von Sesenheim. Goethe dichtet für sie. Lenz liebt als Zweiter umso heftiger und singt an gegen Goethe. Na? Wer schrieb die Sesenheimer Lieder? Lenz bleibt so jung, Goethe häutet sich, schreibt sich im Werther seine Probleme vom Leib und wird erwachsen. So kommt er nach Weimar. Der Herzog verehrt ihn, der Adel tobt, andere kommen nach. Der Musenhof in Weimar zieht Dichter an wie eine Kerze die Motten. Auch Lenz fliegt heran, aber er kommt der Flamme zu nah. Es fängt an zu stinken. Goethe lässt ihn rauswerfen. Lässt ihn rauswerfen? Ja, und zwar hochkant. Sachen packen und weg. Warum? Weiß niemand. Lenz hat nie drüber geredet. Goethe auch nicht. Nur ein Tagebucheintrag von Goethe. Vom 26. November 1776. Lenzens Eselei. Worin die bestand? Fehlanzeige. Lenz besorgt sich von dem Louis-d'Or, den Goethe ihm zugesteckt hat, das rote Kostüm. Um 8:30 verlässt er sein Gasthaus. Sto, Louis-d'Or? Louis-d'Or? Louis-d'Or ist ein Goldstück, das ist französisch. Kaum ist Lenz draußen, schleicht ein Vermummter die Stiegen hinauf. Erst in Lenzens Kammer nimmt er die Kapuze vom Kopf. Goethe mustert den Raum. Viel gibt es hier nicht zu sehen, aber irgendwo müssen die Briefe ja sein. Den lässt ihn doch nicht rauswerfen. Dein großer Goethe war da nicht zimperlich. Der hat auch andere Jugendfreunde vertrieben, wenn sie ihm nicht mehr passten. Ein Typ namens Klinger zum Beispiel. Der hatte der gesamten Bewegung den Namen gegeben. Ein Stück von ihm hieß Sturm und Drang nämlich. Als Goethe in Weimar verspießerte, sorgte der dafür, dass Klinger verschwand. Ah, der war ihm zu wild. Ach, Quatsch. Sag doch, Goethe war ein Schwein. Quatsch, der hat einen Faust geschrieben und die schönsten Gedichte über Liebe und Tod. Und ohne Goethe würde ich das Leben viel schwerer ertragen. Er war und bleibt unser größter Dichter. Aber war trotzdem ein Unmensch. Das ist voll der falsche Maßstab. Dichter sollen nicht mit moralischen Kriterien gemessen werden. Okay, meinetwegen. Aber wie machen wir jetzt weiter? Oh. Wenn ich das wüsste. Goethe weiß, was er will. Er hat bereits alle Bücher und Manuskripte durchgeblättert, doch kein einziger Brief, nirgendwo. Er schaut unter die Matratze, nur zerquetschte Wanzen. Er fingert durch die schmutzige Wäsche, nichts. Im Koffer, auch nicht. Auf und hinter dem Schrank Fehlanzeige, sogar die Wände klopft er ab, tastet unter die Dielenbretter, Kakerlaken huschen davon. Goethe gibt auf. Er tut das so bestimmt, wie er hereingekommen ist, ohne zu zögern, ohne zurückzublicken, mit einer einzigen Entscheidung. Zieht die Kapuze über den Kopf und verlässt den Gasthof schnell und unerkannt. Spät in der Nacht nahmen sich Stahl und Drechsler noch einmal Bettinas Laptop zur Brust. Mann, wir müssen doch irgendwie reinkommen. So, jetzt gehen wir mal systematisch vor. Tipp mal ein. Goethe? Falsch. Lenz? Falsch. Straßburg. Falsch. Sesenheim. Falsch. Friederike. Hofmeister. Falsch. Werther. Falsch. Charlotte. Falsch. Okay, Öselei. Nein. Nee, schreib mal anders. Mit Y. Hm. Auch nicht besser. Weimar? Gehen wir schlafen. Bevor Bettina allabendlich zur Ruhe kam, hatte sich zwischen ihr und ihrem Gefängniswärter ein Ritual etabliert, das bald keiner mehr missen wollte. Nu, lesen. Aber nicht wieder einschlafen. Liegt an dir. Bettina war sich nicht sicher, ob ihr Geschreibsel den Russen wirklich interessierte. Aber zumindest ihr tat die tägliche Arbeit an ihrer Erzählung gut und ließ sie ihre Gefangenschaft leichter ertragen. Indem sie sich in die Welt Goethes und Lenzens versenkte, vergaß sie ihre eigene bedrückende Gegenwart. Am nächsten Morgen berichtet Herr von Kalb über Lenz. Alles war so gekommen, wie Goethe es vorausberechnet hatte. Gleich einem roten Pfeil drang Lenz durch die Menge der grellen Kostüme, stürmte voran auf sein Ziel, das unschuldig stand an der Hand ihrer Mutter und dem Treiben scheu zusah. Rot wurden die Wangen des Fräulein von Larsberg. Rot wie das Kostüm des Dominos, als der sie zum Tanz forderte, geradezu auf die Tanzfläche zerrte. Dann tanzte Lenz, ohne Anstand. Das Fräulein wusste nicht, wie ihm geschah. Der rote Domino zuckte hin und her, seine Lende schlug nach vorne. Das Fräulein prallte entsetzt zurück. Längst hatten die anderen Paare aufgehört zu tanzen und äugten auf den Wirbel in ihrer Mitte. Irgendwo am Rande der Tanzfläche fielen die Worte, die Wellen warfen, sodass bald jeder die Ungeheuerlichkeit vernommen hatte. Das war ein Bürgerlicher. Die Musik verstummte. Der Domino stand mit einem Mal, bis ein verkleideter Ritter sich ein Herz fasste und ihm die Maske vom Gesicht riss. Lenz! Jetzt hatten sie ihn erkannt. Jetzt wollten alle dabei sein, ihn hinauszuwerfen. Fremde Hände packten Lenz. Alles johlte vor Freude und Aufregung. Eine Faust traf sein Gesicht. Lenz schmeckte sein Blut. Er wurde in die Luft gehoben, schwebte in die Kühle der Nacht, bis er über eine Marmorbalustrade nach unten stürzte und hart aufschlug. Und Goethe? Ja, Goethe, der lacht Tränen über diese Geschichte. Sofort schreibt er an Charlotte von Stein. Liebe Frau, gestern hatte ich einen guten Tag. Adio. Lenzens Eselei von gestern Nacht hat einen Lachfieber gegeben. Ich kann mich gar nicht erholen. Lachfieber? Eine Art Lachkrampf, wenn man gar nicht mehr aufhören kann. Ich kenne. Passiert immer im Zirkus, bei Clowns. Goethe trifft Lenz erst am Nachmittag. Noch ein wenig zerschunden schaut der Freund aus. Er macht Goethe keine Vorwürfe, dass er ausgeblieben war. Goethe darf das. Er darf fast alles. Aber das Hofpack soll Acht geben. Er kann auch ohne diese Bagage leben. Da zuckt Goethe zusammen. Lenz muss bleiben, solange er nicht weiß, wo der die Briefe hat. Vielleicht hat er es ein wenig zu weit getrieben. Jetzt wird er ihn schonen, den Freund. Sonst geht er vor der Zeit. Richtig. Der Wein ist alle. Jetzt Zeit, schlafen zu gehen. Am Morgen hatte sich die gesamte Mannschaft wieder im Schreibbüro eingefunden. Stahl hatte kleine gerötete Augen und schlechte Laune, Drechsler einen Haufen Papiere vor sich, in denen er blätterte, und Sabine knautschte fröhlich an einem Apfel. Drechsler entschloss sich als erster, das Schweigen zu brechen. Hast du das Passwort gefunden? Nein, natürlich nicht. Entschuldigung. Ja, entschuldigt bitte. Ich habe nicht besonders gut geschlafen. So, also ich erzähle jetzt mal, was ich bisher über Bettina rausgefunden habe und wir überlegen dann, wie wir weitermachen. Einverstanden? Einverstanden. Okay. Erstmal ein Foto. Gar nicht übel. Vielleicht etwas zu kühl und zu abgehoben für meinen Geschmack. Ja, dein Geschmack ist hier nicht gefragt. Entschuldigung bitte. Sie sieht nicht nur etwas unterkühlt aus, sie wohnt auch so. In einem weißen Zimmer. Kein Schmuck, kein Bild, keine Farbe. Sogar die Lampe ist weiß. Und ihre Kleider. Und? Was schlussfolgern Sie daraus, Chef? Weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass sie sehr viel gelesen hat. Die ganze Weltliteratur rauf und runter. Warum tut sich das einer an? Weil er nicht mit seinem Leben zurechtkommt, mit der Realität. Eine Möglichkeit. Eine andere wäre ganz einfach Neugierde. Neugierig bin ich auch. Aber deshalb lese ich doch nicht die ganze Weltliteratur. Wir wissen, was du liest, Sabine. Blödmann. So, können wir mal beim Thema bleiben? Dankeschön. Tatsache ist doch, dass sie vor allem fiktionale Texte las. Sie hat überhaupt keine Sachbücher oder Dokumentationen, bis auf die, die mit ihrer Doktorarbeit zu tun haben. Monomane Frauen sind mir ein Gräuel. Und wir arrogante Männer. Ich stelle mir Bettina wie eine Raupe vor, die sich in ihrem weißen Zimmer und ihren Büchern eingesponnen hatte wie in einen Kokon und jetzt wie ein Schmetterling ausgebrochen ist in die Freiheit. Sie reden schon wie ein Dichter, Chef. Aber wenn sie in die Freiheit geflogen ist, warum suchen wir sie dann? Weil wir einen Scheck bekommen haben, der größer ist als sonst. Nein, weil mich diese Frau langsam zu interessieren beginnt. Schade. Und ich dachte, wir lösen einen Kriminalfall. Wie kommst du darauf? Sie ist doch verschwunden. Spurlos. Oder habe ich da was falsch verstanden? Und was schlussfolgerst du daraus? Dass man sie entführt. Oder umgebracht hat. Volkes Meinung. Ja, so weit würde ich nicht gehen, Sabine. Ansonsten wäre das ein Fall für die Kripo und nicht für uns. Weshalb haben Sie ihn denn dann übernommen? Weil ich glaube, hinter Bettinas Verschwinden steckt eher ein psychologisches Problem. Dilettieren wir also neuerdings auch als Psychotherapeuten? Ich glaube, Bettina ist mehr aus persönlichen Gründen verschwunden. Ob vorübergehend, ob für immer. Das müssen wir rausfinden und dann ihren Eltern klarmachen, warum. Also ich jedenfalls sehe mich in dieser Verantwortung. Ich bin beteiligt. Was mit euch? Will jemand aussteigen? Wo wir schon mal angefangen haben. Na und du, Sabine? Ich bin hier nur Sekretärin. Ach, also unter solchen Umständen hat das alles gar keinen Sinn. Dann mache ich immer alleine weiter. So war das doch nicht gemeint. Chef, Sie müssen nicht gleich alles auf die Goldwaage legen. Gut, und du, Drexler? Ich finde die Geschichte zwischen Lenz und Goethe nicht ganz uninteressant. Also gut, dann recherchierst du da weiter, in der Angelegenheit. Okay. Na, was ist? In Weimar ist Goethe sehr geschäftig. Er ist seines alten Lebens überdrüssig und entwirft sich neu. Er will kein Dichter mehr sein, blödes Geschreibsel. Was er in Worten tut, hat er nicht wirklich getan. Am Anfang war das Wort, welch ein Unsinn. Am Anfang war die Tat. Genau. Doch um tätig zu werden, bedurfte es einer Position. Die Regierung des Hofes. Dort könnte er etwas bewirken, die Welt bewegen. Typisch deutsch. Aber Vorsicht, dort will ihn niemand, also möchte das klug geplant sein. So geht er diskret und langsam vor. Nur nichts überstürzen. Hier ein scheinbar unbeabsichtigtes Wort beim Kartenspiel mit dem Herzog. Eine Stichelei gegen die Dichter und ihr sinnloses Tun bei Anna Amalia. Von Kalb sagt er, er erwäge eine Rückkehr nach Frankfurt in die Kanzlei des Vaters. Charlotte vertraut er seine wahren Wünsche an. Die kennt die geheimen Kanäle bei Hofe. Die Gute wird alles tun, damit er hier bliebe, ihr Herzensmensch. Wieland, der Erzieher des Prinzen, wird beim Herzog für Goethe sprechen. Vor Monaten hat Goethe Freund Herder eine Stelle verschafft. Möge der ihm jetzt Gleiches mit Gleichem vergelten. Die Saat geht auf. Langsam, stetig, unaufhaltsam. Am Ende beschließt der junge Herzog, Goethe ein Amt anzuvertrauen. Goethe sträubt sich ein wenig. Er müsse doch schreiben, sei ein Mann der Feder. Der Herzog setzt nach. Überredet, argumentiert, resoniert. Goethe, untertänigst, lenkt endlich ein. Der Herzog ist zufrieden. Goethe soll geheimer Legationsrat werden, Mitglied des geheimen Conseils. 1200 Taler, das zweithöchste Gehalt des Landes. Guter Geschäftsmann. Noch widersetzt sich freilich der Hof. Freiherr von Fritsch reicht seinen Rücktritt ein. Der leitende Minister einer Revolution. Der Herzog tobt, die Beamten zittern, der Adel intrigiert. Alle sind Teil eines großen Spiels. Nur Lenz, das Kind, merkt nichts davon. Dafür sorgt Goethe, er hält ihn bei Laune. Der Spott gegen Lenz nimmt etwas ab. Er ist oft zu müde, den Narren zu machen. Ihn rumzustoßen amüsiert nicht mehr. Um vieles spannender ist das neue Spiel um Goethes Ernennung. Wird er es schaffen? Wetten werden abgeschlossen. Es steht 3-1 gegen Goethe. Lenz verschwindet im Windschatten des Größeren. Als Bettina für diesen Abend ihre Gute-Nacht-Geschichte beendet und der Russe sie ohne ein weiteres Wort eingeschlossen hatte, fing sie an, über ihre eigene Situation nachzudenken. Was trieb sie eigentlich hier? Warum versenkte sie sich in die Vergangenheit, statt über Möglichkeiten ihrer Befreiung nachzudenken? Natürlich war es eine geniale Idee dieses Dr. Frese gewesen, seiner Gefangenen diese alte Schreibmaschine zur Verfügung und sie damit ruhig zu stellen. Vielleicht aber wollte er auch nur wissen, was sie der Welt eigentlich Neues über das Verhältnis des verderbten Goethe zu ihrem geliebten Lenz mitzuteilen beabsichtigte. Doch auch in Bettina wuchs das Gefühl, dass es durchaus sinnvoller war, diese ihre Lenz-Geschichte aufzuschreiben. Denn sie wollte sie nicht nur im Kopf, sondern sozusagen auch in der Hand haben, wenn sie wieder frei käme, um sie publik zu machen. Die wichtigste Sache, die auffällt, wenn man sich mit der Beziehung zwischen Lenz und Goethe beschäftigt, ist nicht das, was da ist, sondern das, was fehlt. Drechsler hatte sich von seinem Lenz-Experten auch in die letzten Details einweihen lassen. Nun fühlte er sich ein bisschen wie ein Dozent, der wirklich interessante Dinge zu vermitteln hatte, und sah mit Genugtuung, dass nicht nur Sabine, sondern auch sein Chef mit halboffenem Mund an seinen Lippen hing. Zum Beispiel sind so gut wie keine Briefe zwischen den beiden erhalten. Es gibt aus der Zeit von ihrem Kennenlernen in Straßburg, bis Lenz nach Weimar kommt, ganze 2 Briefe von Lenz an Goethe. Umgekehrt ist kein einziger Brief erhalten geblieben. Ja, und? Dann haben sie sich halt nicht geschrieben. Unmöglich, die haben damals mehr Briefe geschrieben, als Jugendliche heute SMS senden. Die haben praktisch immer geschrieben, 5-6 Briefe am Tag. Unser Chef hat wie immer recht. Die beiden müssen sich viel geschrieben haben. Sie waren engste Freunde über Jahre hinweg. Und sie hatten sich viel zu sagen, als die wichtigsten Dramatiker ihrer Zeit. Aber Tatsache bleibt, die Briefe sind weg. Weg ist außerdem ein Manuskript von Lenz mit dem Titel »Unsere Ehe«. Das hatte er an Goethe geschickt. Was meinte er mit Ehe? Wissen wir nicht. Aber ich finde, es zeigt, dass sie eine recht enge Beziehung gehabt haben müssen, oder? Aber weiter. Es existieren praktisch keine Spuren, die einen Hinweis liefern auf das, was Goethe Lenzens Eselei nannte. Und was der Auslöser dafür war, dass Lenz von Goethe aus Weimar rausgeworfen wurde. Ist ja auch schon ziemlich lange her. Wenn in 200 Jahren jemand versucht herauszubekommen, warum ich mich von meinem Freund getrennt habe, wird er auch nichts finden. Du hast dich von deinem Freund getrennt? Das wusste ich gar nicht. Es ist ja auch nicht der größte deutsche Dichter. Na, Gott sei Dank. So, im Grunde wissen wir über alles, was damals geschah, Bescheid. Es gibt keine Verdauungsstörung von Goethe, die nicht dokumentiert wäre. So wichtig nahmen die sich. Alle schrieben andauernd Briefe, alle führten ein Tagebuch und alle sorgten dafür, dass ihre Aufschriebe auch erhalten blieben. Und der Rauswurf von Lenz muss einen Riesenwirbel verursacht haben. Das war die Sensation in Weimar. War ja nur ein Kaff mit vielleicht 6.000 Einwohnern. Und Lenz war der Vorleser der Herzogin. Er hat mit dem Herzog gesoffen, unterrichtete Englisch bei Frau von Stein, diskutierte mit Wieland und Herder, war der beste Freund von Goethe. Und das waren alles Vielschreiber. Wenn da nichts übrig ist, steckt was dahinter. Könnten wir mal eine kurze Pause machen? Fast zur gleichen Stunde hatte Bettina völlig unverhofft eine Möglichkeit zu ihrer Befreiung bekommen. Durch das schmale geöffnete Toilettenfenster des abgelegenen Bungalows, in dem sie gefangen gehalten wurde, hatte sie plötzlich gehört, wie ganz in der Nähe ein Auto hielt und seinen Motor weiterlaufen ließ. Erst hatte Bettina an einen Nachbarn gedacht, der vielleicht irgendetwas vergessen hatte. Dann war ihr ein Taxi in den Sinn gekommen. Ohne lange nachzudenken, hatte sich Bettina durch das enge Klofenster nach draußen gezwängt. Doch kaum hatte sie auf dem Kiesweg einige Schritte gemacht, war ihr der Russe schon auf den Fersen gewesen. Halt! Sorry. Kalt. Er war zum ersten Mal grob geworden und hatte sie mit einem Knebelgriff wieder ins Haus gezerrt. Auf den Gedanken, laut um Hilfe zu schreien, war Bettina erst gar nicht gekommen. Nun lag sie mit einer schweren Eisenkette an ihr Bettgestell gefesselt, einsam in ihrer verschlossenen, stockdunklen Kammer. Sogar die Schreibmaschine hatte man ihr weggenommen. Oft lädt Goethe Lenz ein. Fast mechanisch memorierte Bettina den Text, den sie heute hatte zu Papier bringen wollen. Oft lädt Goethe Lenz ein, die Nacht bei ihm im Gartenhaus zu verbringen. Irgendwann, im vertraulichen Gespräch, wird er schon sagen, wo er die Briefe verwahrt. In lauen Nächten schlafen sie im Garten unter der Weide. Als einmal die Morgenkühle über die Ilmwiesen zieht, rutscht Goethe näher zum Freund. Lenz liegt wach, hält den Atem an. Goethe rückt näher, legt wie im Traum einen Arm auf seine Hüfte. Er will wissen, ob Lenz die Briefe am Körper trägt. Schweiß tritt auf dessen Stirn, er fröstelt. Goethes Arm ist weich und warm. Die Finger schließen sich zart um Lenzens Schulter. Das darf nicht sein, nie mehr. Es wäre zu viel, er könnte es nicht ertragen. Zitternd öffnet Lenz Goethes Hand Finger für Finger und rückt zur Seite. Weg von Goethes lockender Haut, seinem weichen Haar, in dem er einst sein Gesicht geborgen. Sieht nicht mehr nach hinten, wo der prüfende Blick Goethes sich in seinen Nacken bohrt. Wir waren bei Lenzens Eselei stehen geblieben. Gibt es denn keine Theorie, was passiert sein könnte? Es gibt nicht eine Theorie, sondern Dutzende. Sie lassen sich in zwei Großgruppen unterteilen. Die eine Gruppe von Vermutungen geht davon aus, dass Lenz irgendetwas geschrieben haben könnte, was Goethe beleidigt hat. Die zweite Gruppe vermutet, Lenz habe etwas getan, was er nicht hätte tun sollen. Eine These ist, dass er versucht habe, die Herzogin zu küssen. Andere glauben, dass er in den Wochen, die er mit Charlotte von Stein auf ihrem Schloss verbracht hat, eine Affäre mit ihr hatte. Und sie war schließlich die engste und beste Freundin von Goethe. Als der das rauskriegt, rastet er aus. Das ist es. Lenz pennt mit der Stein. Goethe erfährt davon und Lenz ist erledigt. Dann vertuscht Goethe alles. Das passt doch. Oder? Was du sagst, bringt zwar alle bekannten Tatsachen in einen sinnvollen Zusammenhang. Aber eine Theorie wird nicht bewiesen. Eine Theorie kann nur widerlegt werden. Wenn Sie meinen... Es geht noch weiter. Also, es gibt einen dicken Briefumschlag, den Lenz in den Stunden nach dem Rauswurf an Herder schickte. Darauf steht, ich zitiere, meinem ehrwürdigsten Freunde Herder dieses einzig existierende Manuskript zu seiner willkürlichen Disposition von einem armen Reisenden, der sonst nichts zu geben hat. Zitat Ende. Das Kuvert, auf dem das stand, ist erhalten. Der Inhalt ist weg. Das kann doch kein Zufall sein. Tja, da scheint jemand gründlich aufgeräumt zu haben. Spuren verwischt. Aber wer und warum? Es gibt einen interessanten Satz von Goethe dazu. Er sagte, Lenz habe ihn in der öffentlichen Meinung vernichten wollen. Habt ihr den Eindruck, dass Goethe in der öffentlichen Meinung vernichtet worden ist? Kaum. Aber das würde doch dafür sprechen, dass Goethe da seine Finger im Spiel hatte und die Sachen verschwinden ließ. Wisst ihr was? Jetzt gehen wir erstmal was essen und reden dann weiter. Gibt es denn heute kein Abendbrot? Nein. Sie wollen mich verhungern lassen? Ich mit Dr. Frese gesprochen. Strafe muss sein. Bettinas Fluchtversuch hatte das Verhältnis zu ihren Kerkermeistern entscheidend verändert. Sie musste nun ihre Tage und Nächte gemeinsam mit dem Russen in einem Raum verbringen. Zudem schotteten schwere Rollläden sie gegen jegliche Außenwelt ab. Zwar hatte man Bettina ihre geliebte Schreibmaschine wieder auf den Tisch gestellt, aber sowohl tags wie nachts blieb sie nun mit einer schweren Eisenkette um ihren Fuß an Tisch oder Pritsche gefesselt. Für den Gang zur Toilette wurde sie zwar losgebunden, aber dann hatte der Russe einen schweren Revolver in der Hand und er ließ keinen Zweifel daran, dass er ihn auch benutzen würde. Vorsichtig versuchte Bettina schließlich, das Ritual ihrer abendlichen Vorlesungen wiederzubeleben. Soll ich Ihnen heute Abend wieder etwas vorlesen? Nein, kein Interesse. Ach, kommen Sie. Sie trinken ein Glas Wein und ich unterhalte Sie. Und tatsächlich willigte der Russe ein. Nein. Bettina war erleichtert. Die Situation schien entschärft. Gut. Am 25. Juni wird Goethe ins Amt eingeführt. Lenz sieht den Freund entgleiten. Das hat er nicht gewusst, nicht im Entferntesten geahnt. Eine Welt bricht zusammen für den Ahnungslosen. Goethe sei doch ein Dichter, kein Hofmann. Er sei mit der Gabe der Poesie gesegnet. Gottlos sei es, diese brachliegen zu lassen. Er schulde der Welt, dass er schreibe. Sein ganzes bisheriges Leben erscheine doch sinnlos, wenn es nur dazu gedient hätte, ihm eine komfortable Stelle als Beamter zu verschaffen. Es sei ein Schlag ins Gesicht seiner Freunde, mit denen er die Welt verändern, erneuern, beglücken wollte. Wende er sich ab von den Musen, dann wendeten die Musen sich ab von ihm. Nie wieder würde er etwas zu Papier bringen, was wert wäre, gelesen zu werden. Nie wieder die Stimme einer ganzen Generation sein und die Herzen berühren. Nie wieder sich Gehör verschaffen über die Grenzen dieses beschränkten Ländchens hinaus. Goethe nagt schweigend an einem Hühnerbein. Ein Hühnchen. Ich werde Dr. Frese sagen, wir wollen ein Hühnchen. Wieland beruhigt den tobenden Freund. Goethe werde viel Gutes schaffen und viel Böses verhindern. Und das müsse einen trösten dafür, dass er als Dichter ein paar Jahre der Welt verloren sei. Goethe werde als Minister so groß sein, wie er als Autor war. Lenz will das nicht hören. Heftig steht er auf und verlässt die Runde. Um nochmal auf unser Thema zurückzukommen. Lenz hat die Beziehung zu Goethe doch selber nochmal in einem Roman beschrieben, oder erinnere ich mich da falsch? Stimmt. Lenz schrieb in Weimar einen Briefroman. Der Waldbruder. Na, dann konnte er doch alles klarstellen. Hat er vielleicht sogar. Aber das wissen wir nicht. Und warum nicht? Weil das Manuskript in die Hände von Goethe gelangte. Und der hat es erst 21 Jahre später veröffentlicht. Da war Lenz bereits tot. Willst du damit unterstellen, dass Goethe daran, herummanipuliert hat? Ich unterstelle gar nichts. Aber falls Lenz wirklich darin versucht haben sollte, Goethe irgendwie an den Karren zu fahren oder sonst was, so hätte Goethe den Text jedenfalls so kürzen oder redigieren können, wie es ihm passte. Ich glaube nicht, dass er das nötig hatte. Ich verstehe eins noch nicht. Wenn Goethe und Lenz so plötzlich Feinde wurden, wie kam Goethe dann an das Manuskript? Keine Ahnung. Mein Auftrag war bisher nur herauszufinden, ob es offene Fragen im Verhältnis von Lenz und Goethe gibt. Richtig. Fragen, mit denen sich unsere Bettina vielleicht beschäftigt hat. Und die gibt's offensichtlich reichlich. Hat's geschmeckt? Ja, danke, Wilhelm. Sehr gut. War super. Machst du mir noch ein Bier, Willi? Geht klar. Und wie ging es weiter mit Lenz, nachdem Goethe ihn vertrieben hatte? Bergab. Steil bergab. Zuerst landet er in Emmendingen, bei Goethes Schwester. Die liebt er heiß und innig und wird Pate ihres Kindes. Ist das nicht die dritte Frau um Goethe, an die er sich ranmacht? Doch, er bleibt aber nicht lange. Ohne Geld, ohne Arbeit zieht er durch Süddeutschland. Überall Schulden. Dann die Schweiz, das Elsass. Und dort dreht er dann völlig durch, versucht, tote Kinder zum Leben zu erwecken, will sich umbringen, schmiert sich Asche aufs Haupt und hat religiöse Wahnvorstellungen. Seine Freunde lassen ihn in Ketten legen. Und schließlich wird er nach Livland abgeschoben. Dort wirkt er fast wieder gesund, aber niemand will ihn haben. Am wenigsten sein Vater. Lenz wandert nach Petersburg an den Zarenhof, sucht Arbeit, vergebens. Keine Arbeit, kein Geld, keine Freunde. Wieder in Livland. Dann Moskau. Dort lebt er mühsam als Hauslehrer und Übersetzer. Wird wieder krank und verfällt. Man findet ihn dann irgendwann tot auf der Straße. Und Goethe? Es gibt eine Textstelle in einem Brief von einem Reisenden, der Goethe 1816 besucht hat. Hier. Das sind immerhin, Moment, lass mich nachrechnen, 40 Jahre nach Lenzens Eselei. Der sagt, dass der Name von Lenz in Weimar immer noch nicht erwähnt werden darf, weil er Goethe so verhasst sei. Nachtragend wie ein Elefant. Die drei sprachen noch eine Weile weiter über Lenz. Warum er damals vor 250 Jahren scheitern musste und was er heutzutage vielleicht anstellen würde. Lenz hat sich in seiner Gaststube eingeschlossen. 3 Tage liegt er schon da, bleich, auf dem Bett. Am 4. kommt Goethe. Es ekelt ihn. Was er wolle, fragt Lenz. Goethe solle nicht darauf spekulieren, dass Lenz ihm nachsehe, was er im Begriff sei zu tun. Das werde er nie, nie. Goethe versucht, ihn zu besänftigen, gibt sich zerknirscht, gesteht Schwächen, räumt Fehler ein, lobt den Freund ob seiner klaren Worte, seiner eindeutigen Liebe zur Kunst, erkundigt sich nach Lenzens Gedichten. In Weimar sei es nicht einfach, sich auf die Literatur zu besinnen. Zu viel Umtriebe, gesellschaftliche Verpflichtungen, falsche Rücksichtnahmen. Ob Lenz auch so darunter leide? Ob seine Kunst hier ebenfalls verkümmere? Ob dieses Zimmer ihn nicht lähme? Lenz nickt zu allem. Diese verdammte Kammer, die dünnen Wände und der Lärm aus der Gaststube. Der Gestank aus den Gassen, das elende Hofgeschmeiß. Goethe sagt, er könne ihm helfen. Ein Haus nur für Lenz. Der Herzog habe es ihm gewährt, auf dem Lande. Dort könne er lange Spaziergänge machen und wieder zu sich finden. Wenn Lenz erst in Ruhe in seinen eigenen 4 Wänden sei, gelänge ihm auch das Schreiben wieder. Lenz ist unsicher. Erst stürzte er ihn in die Hölle, jetzt reicht er ihm die helfende Hand. Die Liebkosungen Goethes scheinen ihm die eines Tigers. Man fasst unter seinen Umarmungen immer an den Dolch in seiner Tasche. Aber diesmal ist es kein Dolch, nur ein Schlüssel aus schwerem Eisen und mit den Insignien des Hofes. Den reicht ihm Goethe. Der Herzog leiht Lenz sein Jagdhaus in Berka. Er könne dorthin, wann immer er wolle. Einen Lenz presst man nicht in die Etikette des Hofes. Lenz müsse frei sein, sonst gehe er zugrunde. Lenz stimmt ihm zu. Gleich morgen wird er reiten. Er ist aus dem Weg. Der Russe war in seinem Sessel eingeschlafen. Die Pistole war seiner Pranke entglitten und auf dem Teppich gelandet. Bettina überlegte, wie sie die Waffe an sich bringen könnte. Doch es war aussichtslos. Sobald sie sich bewegte, würde das Klirren der Kette, mit der sie an ihre Lagerstatt gefesselt war, ihren Bewacher aus dem Schlaf schrecken. Außerdem war diese Kette so kurz, dass Bettina die Pistole nie erreichen könnte. Also legte sie ihre Papiere zur Seite und sann über die nächste Episode nach, mit der sie ihren Bewacher am folgenden Abend bei Laune halten konnte. Sie kannte zwar nicht Dr. Freses Pläne, aber davon war sie mittlerweile überzeugt, dass dieser alte russische Büchernarr hier ihr nichts antun würde, solange sie mit ihrer Geschichte nicht zu Ende war. Bettina wusste, dass sie zwar nicht für 1001 Nacht reichen würde, aber genügend Stoff hatte sie noch, dank Goethe und Lenz. Der Schatten des Meisters. Zweiteiliges Kriminalhörspiel nach dem Roman Der rote Domino von Marc Buhl. Hörspielbearbeitung Christoph Prochnow. Teil 1. Musik Henrik Albrecht. Die Rollen und ihre Darsteller: Bettina, Bettina Kurt, Stahl, Matthias Matschke, Drechsler, Roman Knischka, Sabine, Katharina Burova, Russe, Veselin Georgiev, Mutter, Eva Maria Kurz, sowie Robert Frank und Philipp Weckler. Erzähler Friedhelm Tock. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Beate Becker. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschland Radio Kultur 2009.